mit Bibel heute durchs Buch der Bücher auf ERF Plus. Und dazu ein herzliches Willkommen. Längst entscheiden wir Menschen selbst, was gut für uns ist und was nicht. Längst entscheiden wir selbst, welche Gestalt das Leben annimmt. Längst entscheiden wir selbst, wer leben darf und wer nicht. Längst entscheiden wir selbst über Krieg und Frieden. Dabei sind die menschlichen Fähigkeiten und Möglichkeiten nach wie vor schmerzhaft begrenzt. Kein Kraut ist scheinbar gewachsen gegen Erdbeben und Vulkanausbrüche, gegen Machtstreben, Gier und Eitelkeiten und blindem Hass der Menschen. Frieden schaffen, Frieden halten, Frieden leben, wie schwer ist das? Manche beginnen zu ahnen, dass die Welt kurz vor dem Bankrott steht. Wenn wir nicht radikal das Ruder herumreißen, wenn wir nicht radikal zurückfinden zu dem, der uns Menschen diese Welt anvertraut hat. Wenn wir nicht radikal zurückfinden zu dem, der von sich gesagt hat, meinen Frieden gebe ich euch. Dazu schauen wir ins Johannesevangelium, Kapitel 14, die Verse 27 bis 31. Dort heißt es: Den Frieden lasse ich euch. Meinen Frieden gebe ich euch. Nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Ihr habt gehört, dass ich euch gesagt habe, ich gehe hin und komme wieder zu euch. Hättet ihr mich lieb, so würdet ihr euch freuen, dass ich zum Vater gehe, denn der Vater ist größer als ich. Und jetzt habe ich's euch gesagt, ehe es geschieht, damit ihr glaubt, wenn es nun geschehen wird. Ich werde nicht mehr viel mit euch reden, denn es kommt der Fürst dieser Welt. Er hat keine Macht über mich. Aber die Welt soll erkennen, dass ich den Vater liebe und tue, wie mir der Vater geboten hat. Steht auf und lasst uns von hier weggehen. Soweit die Verse aus dem 14. Kapitel des Johannesevangeliums. Frage: Was ist das für ein Friede, den Jesus da anbietet? Antworten gibt es jetzt von Otto Hebbinghaus aus Gifhorn. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Sonne für diese Erde, auf der wir wohnen. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Freude, ein bisschen Wärme, das wünsch ich mir. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Träumen und dass die Menschen nicht so oft weinen. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Liebe, dass ich die Hoffnung. 1982 war es, als ich die gerade erst 17-jährige Nicole mit ihrem Lied »Ein bisschen Frieden« nicht nur in die Herzen ihrer Fans sang, sondern sogar souverän den ersten Platz beim Eurovision Song Contest belegte. Ihre Botschaft war schlicht, einfach, aber eindeutig. »Ein bisschen Frieden, ein bisschen Sonne für diese Erde, auf der wir wohnen«. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Freude, ein bisschen Wärme, das wünsch ich mir. Ein bisschen Frieden? Reicht das schon? Warum nur ein bisschen? Wo bleibt der Rest? Etwas mehr Freude und Wärme? Vielleicht nur für die, die viel besitzen, die sich mit dem nötigen Kleingeld unter Umständen paradiesische Zustände schaffen können? Ist nicht ein bisschen Friede zu oft nur ein fauler Kompromiss, der das Gegenteil bewirkt? Weltlicher Friede ist doch in vielen Fällen nur Stille halten, Kompromisse finden, damit oft zähneknirschend eine unstabile Einheit geschaffen wird. Der Friede der Welt, das ist den anderen nicht reizen, ihn zufriedenstellen und oft schöntun. Solcher Friede kostet Überwindung eigener, vielleicht sogar guter Positionen und wird in der Regel abgesichert durch Waffen, Pakte, Handel, Bündnisse, die nicht immer jedem gerecht werden. Friedensbringer, ob nun mit Raketen und Soldatenstiefeln oder säuselnd sanft mit eingehenden Slogans, haben wir doch schon genug gehabt. Immer das gleiche Spiel in der Welt. Zuerst große Versprechungen, die Beschwerung des großen und umfangreichen Friedens um jeden Preis. Doch aus dem Einer für alle wird schnell ein Alle für einen. Am Ende sinkt alles in Schutt und Asche, die angeblichen Friedensstifter gehen mit unter oder starten mit dem erbeuteten bzw. beiseite geschafften Kapital am anderen Ende der Welt wieder neu durch. Ein bisschen Friede? Damit ist mir nicht geholfen. Ich will mehr, ich will dauerhaften Frieden. Mit weniger kann und will ich mich nicht zufrieden geben. Szenenwechsel. Fast gespenstisch anmutende Momente, in denen ich Jesus und seine Jünger vorfinde. Es sind die letzten Minuten, in denen die eingeschworene Gruppe zusammen ist. 3 Jahre haben die Jünger in der Gegenwart ihres Herrn gelebt. Sie waren eingebunden in den Frieden Jesu, dem der göttliche Frieden zugrunde lag. Dabei wurden sie Augenzeugen des himmlischen Friedensbringers, auch wenn es dabei von Seiten der Gegner nicht unbedingt friedlich zuging. Vollmächtige Predigten, die von unzähligen Wundern begleitet wurden, ließen aus jedem Tag mit Jesus ein Glaubensabenteuer werden, das mit nichts zu vergleichen war. Und wer weiß, vielleicht hätte es Jesus eines Tages auch geschafft, die Römer aus dem Land zu treiben. Noch ist ihr Herr und Meister bei ihnen, doch alles wird sich jetzt schlagartig ändern. »Steht auf und lasst uns von hier weggehen«, sagt Jesus. Er muss leiden und sterben. Die Jünger werden ihren Herrn verraten durch einen Tiefschlaf, während Jesus im Gebet seinen Vater umzustimmen versucht. Dann müssen sie sich allein in der dunklen Welt zurechtfinden, wo für eine kurze Zeit der Fürst dieser Welt das Sagen hat. In dieser Situation kommt Jesus, der gerade seinen Jüngern die Füße gewaschen hat, wohlgemerkt die Füße und nicht den Kopf, mit einem Geschenk. Das ist ein Geschenk des Lebens, mit dem der Herr das Dunkel dieser scheinbar ausweglosen Lage erhellen will. Und das macht er nicht etwa mit Durchhalteparolen wie »Nun reißt euch mal zusammen, ihr werdet es schon schaffen«. Jesus gibt seinen Jüngern nicht nur den üblichen Segen am Ende der Tischgemeinschaft, also gut gemeinte Wünsche mit auf den Weg. Shalom. Bis heute ein gebräuchliches Grußwort, ein Segenswunsch bei Begrüßungen und Abschiedsszenen. Gottes Shalom bedeutet aber nicht nur Frieden, sondern Gesundheit, Ganzheit, Unversehrtheit. Diesen Frieden lässt Jesus bei seinen Jüngern, aber er hüllt den Frieden in seinen Frieden ein. Jesus will uns nicht unser bisschen Frieden nehmen. Wir dürfen ihn behalten, denn auch ein kleiner Friede muss nicht unbedingt faul sein. Jesu Friedensangebot geht viel weiter als oft unsere so beschränkten und egoistisch geprägten Friedensgedanken. Bibelleser wissen, dass bereits bei Jesaja Jesus als Friedefürst angekündigt und sein Evangelium als Friedensbotschaft bezeichnet wurde. Der ewige Wunsch nach Frieden zwischen Menschen und Gott ist so alt, wie sich hinter Adam und Eva die Pforten des Paradieses schlossen. Den uralten Traum aller Menschen, diesen umfassenden Frieden verleiht hier Jesus seinen Jüngern, die nichts verstanden haben, nicht einmal ahnten, dass sie in wenigen Stunden Zeit- und Augenzeuge der Welterrettung Gottes werden würden. Jesus bringt eine neue Qualität, eine neue Dimension des Friedens. Und dieser Frieden bringt die gestörte Verbindung zwischen Gott und Mensch wieder in Ordnung. Es ist kein Vertrösten auf bessere Zeiten, sondern die göttliche Gewissheit, dass Angst und Chaos in dieser Welt nicht das letzte Wort haben werden. Noch wenige Stunden, dann wird am Kreuz und 3 Tage später am leeren Grab deutlich, was mit dem umfassenden Frieden Jesu gemeint war. Ist das nicht großartig? Jesus stiehlt sich nicht klammheimlich davon, nein, er macht seine Jünger zum Miterben des Reiches Gottes, indem er ihnen seinen Frieden verleiht. Jesus nimmt den Jüngern die Angst, wenn einmal sein Friede hinter den düsteren Wolken von Not, Anfechtung und Verfolgung kaum oder gar nicht mehr zu sehen ist. Kann Liebe und Fürsorge eigentlich noch umfassender und tiefer sein? Und das Schönste? Die Abschiedsworte Jesu haben durch 2000 Jahre Bestand bis zum heutigen Tag. Sie gelten auch Ihnen und mir in der gleichen Kraft und Vollmacht, wie der Herr sie damals den Jüngern gesagt hat. Jesu Friede von damals gibt heute noch die innere Sicherheit, dass alles, wirklich alles gut sein wird. Sein Friede ist die innere Ruhe, das Wissen und Gefühl von Geborgenheit und Zugehörigkeit zu Jesus. Wer bewusst Jesus nachfolgt, lebt im Frieden Gottes, denn mit dem Evangelium im Herzen, Kopf und auf den Lippen werden wir, nein, sind wir ebenfalls Friedensstifter. 1982 sang Nicole: Ich weiß meine Lieder, die Ende nicht fehlen. Ich bin nur ein Mädchen, das sagt, was es wird. Allein bin ich hilflos, ein Vogel im Wind, der spürt, dass der Sturm beginnt. Ich weiß meine Lieder, die ändern nicht viel. Ich bin nur ein Mädchen, das sagt, was es fühlt. Allein bin ich hilflos, ein Vogel im Wind, der spürt, dass der Sturm beginnt. Jesu Abschiedsworte sagen uns heute viel mehr. Ich, Jesus, war und bin da. Ich werde da sein, nicht mit einem bisschen Frieden, sondern mit der Kraft meines Vaters und des Heiligen Geistes. Das reicht für alle Zeit und vor allen Dingen für die Ewigkeit. Dieser Friede hat ewige Garantie, die jeder bekommt, der sich auf Jesus einlässt. Damit können Sie sich zufrieden geben. Das war ein Beitrag von Otto Hebbinghaus.